XXI Telematik Erleichterung in allen Gesichtern hier in ihren Gemächern. Besonders wie eine Strähler die ganze Zeit vor sich hin rüber geht's hinüber, rüber in die Tralla. Hengley spricht wieder mal den Plan mit Mückel durch. Genauso machen wirst du fliegst uns zum Ringbeschleuniger, weil es unmöglich ist, den Westfly dort zu verankern. Viel zu auffällig. Den Betamechtig verstauern wir im Laderaum ganz hinten, hinter der Sozialkabine. Sobald sich die Druckschleuse öffnet, ist deine Mission, den Rockta sicher hierher zurückzubringen. Ist soweit alles klar? Patcharapechabum, die gespannt zuhört, sieht Mückel fragend an. Wie wird er reagieren? Sie brauchen einen Piloten, maximal drei können rüber zum Indy. Doch ihre Angst ist unbegründet, denn Mückel meint lapidar. Geht klar. Gebt mir halt einen Beep, wenn ihr wieder hier seid. Wann los geht es genau? Nun jetzt sogleich? Fragt jemand Bestimmtes. Die junge Diplomatentochter hebt die Hände beschwörend in die Höhe. Svino, zum letzten Mal, es sind noch 12 Stunden. Morgen früh sozusagen, wenn es denn hier sowas geben würde. Echt gewöhnungsbedürftig so ohne Tag und Nacht. Deshalb schlag ich vor, wir strecken erstmal die Glieder. Wenn du zu viel Energie hast, ich habe hier einen wunderbaren Aufsatz über die Pflanzenkultivierung der Emi dabei. Sehr interessant. Geb ich dir gerne. Pö ist die Antwort des Roba. Für den Bruchteil einer Sekunde streckt er ihr sogar die Zunge raus. Hengley, der die Szene beobachtet hat, murmelt, was sich liebt. Dann gähnt er und sagt, müde bin ich, geh zur Ruhe, aber vorher geht's nochmal rüber zur Multimikrowelle. 1 Minuten Spaghetti, das brauch ich jetzt. Wer kommt mit? Svinene steht als erster bei Fuß, und die restlichen zwei kurz darauf. Eine leckere Stärkung, dann gut Nacht, und morgen geht's endlich los. In der Abflughalle ist neben dem vollgetankten Senkrechtstarter bereits auch Neve Silver einschließlich eines glänzenden Betamechtigs vorhanden. Es ist der gleiche, der Exaretzlaffs Batterie gewechselt hatte. Teilnahmslos blickt er drein. Guten Morgen, Rasselbande, begrüßt Neve die Kinder. Zeit für den Zugdoven. Er beblinzelt seinen Kommen. Sofort geht der Boot in den abgesicherten Modus. Schnell ist dieser verladen. Es ist schon nützlich, dass man die neuen XB-Troktas von außen und innen belagen kann. Aufgemacht, losgesperrt. Komme ich, Westblei, juhu! Ruft Svinenisch ungeduldig voller Tatendrang. Hengley synchronisiert derweil seinen Komm mit dem Mikkels. So, diesmal bist du der Pilot. Alle Steuerdaten sind übertragen. Dann probieren wir das gleich mal aus, entgegnet er und drückt den Knopf. Die 4 Flügeltüren öffnen sich. Svinenisch, der Ruba, legt den Kopf zur Seite, kneift seine Augen zu und nimmt genau Maß. Dann springt er mit einem Satz auf seinen Platz ganz hinten in dem auf seinen Hinterbeinen stehenden Westblei. Er schreit. Los also dann. Schneller gemacht ist's. Hopp hoppla, bitte sehr. Neve lässt ihn rudern und nimmt sich stattdessen Hengley beiseite. Kein Wort zu Njal wegen dem wahren Grund. Er regt sich manchmal zu schnell auf. Sag einfach, du machst einen Heimbesuch. Je harmloser, umso besser. Er ist halt im tiefsten Inneren, tja, wie soll ich sagen, trotz all seiner Expertise, ein Riesenbaby. Hengley hat keine Ahnung, was Neve damit meint, aber es ist auch egal. Viel wichtiger ist, dass es jetzt endlich losgeht. Kurze Zeit später, für Svino ist es eine Ewigkeit, sitzen alle auf ihren Plätzen. Zuerst der Pilot. Dann Hengley, Patjara und zu guter Letzt, ja, ganz genau der. Neve verlässt den Raum. Dekomprimierung blinkt nun von allen Seiten. Die Monitore springen auf grün, das Hangardach öffnet sich. Nullatmo, Impulsantrieb ist gefragt. Die Ultro sind Triebwerke des Westfly samt zugeschalteten Turb leisten beachtliches, langsam, sauber, hebt er ab. Der erste Rockta mit Eigennamen und wertvoller Fracht. Zurück zum Triebe geht's. In den geostationären Raum daneben. Hin zum Tunnelbeschleuniger Gamma I und diesem schwergewichtigen Telematiker namens Njalina Beso, gesprochen Lina Esho. Beim Aufstieg aus dem Gravitationsfeld eines Planeten wirken starke Kräfte. Alle Passagiere sind nun in ihre Sitze gepresst. Patjarat wird schon wieder schummrig, Svinenisch zeigt erneut sein strahlendes Gebiss. Er versucht zwar irgendwas zu jaulen, aber es kommen keine Geräusche raus. In ihren Kontrollmonitoren sehen sie das Vex-Gravier verschwinden. Schnell ist der interplanetarische Raum erreicht. Mikkel gibt die Zielkoordinaten ein. Nun geht's mit Reisegeschwindigkeit also 3000 Kilometer s darauf zu. Irgendwie deprimierend, dass der Ra im Rücken festgemauert scheint. Ohne Veränderung strahlt er. Allein der Vex wird rasch kleiner. Der hellblaue Fleck vorne, das muss der Trivi sein. Noch etwa 5 Stunden. Jeder der Passagiere sucht sich eine Beschäftigung. Mikkel studiert die technische Dokumentation des Roktars. Hengler ist mit seinen Gedanken daheim. Patjarapek Abun zieht sich die Infos zum Raumtunnel aus dem Bordcomputer. Svinenisch der Robar hat 2 Stöpsel in den Ohren und wedelt mit allen 10 Fingern. Kommunikationsreichweite, murmelt Mikkel irgendwann später. Henwei, übernimmst du? Die Leitung zu Njaline, so steht auf dein Kommando. Klack. Die Schalte steht. Im Monitor, unaufmerksam, ein Fleischklops. Er zieht sich bestimmt gerade eine Unterhaltungssendung rein. In seiner rechten Hand hält er lässig einen Hot Talk. Schwupp, ist dieser verschwunden. Ahem, machte Henlei vorsichtig Herlina Eso. Sein Monitor scheint zu schwabbeln, dabei dreht sich der Telematiker lediglich in seine Richtung. Nein. Der schon wieder war dessen genervte Antwort. Grad jetzt. Hast du keine Uhr? Killersports ist un. Mann sind das Stars. Was die alles tun für 15 Minuten für mich, lol. Ich schalt Schleuser O1 für euch frei. Das ist der Lieferanteneingang. Die Eisfrost mit den neuesten Multimikro-Spezialitäten wäre mir zwar lieber, aber versprochen ist versprochen. Wie könnte ich dem guten Neef was abschlagen? Und jetzt raus aus der Leitung. Verbindung beendet steht auf Hengleis Screen doch nur für kurze Zeit, dann unterbricht Mikkel. Keine Ahnung wie er das geschafft hat, aber die Docking-Koordinaten sind da. Ich brauch sie nur noch zu aktivieren. Telematik hat was. Mikkel drückt den Durchsageknopf, alle Programme werden beendet, auch Svinus Mupke. Er dreht verstört den Kopf in der Luft. Alle Malwerk hören. In 15 Minuten beginnt die Docking-Prozedur am Ringbeschleuniger. Das heißt Kram zusammenpacken. Da vorn sieht man ihn schon. Was man tatsächlich sieht, sind die Lichter, die in einem gewissen Abstand um den Ring angebracht waren. Was für ein imposantes Bauwerk im freien Raum. Zu groß, um ihn in seiner Gänze zu erfassen. Viele weitere Lichter, ein Gebäude, wenn man so will, war seitlich etwas zurückversetzt zu erkennen. Das muss der Arbeitsplatz des Telematikers Lina Jesu sein. Einige Tunnel streben von diesem auf den Ring zu. Der Einstiegspunkt bzw. die Raumkapsel ist nirgends zu sehen. Diese befindet sich weiter hinten im Raum, an einem gesicherten Platz. Selbst Henwei, der ja bereits einmal den Raumtunnel benutzt hat, sieht den Verwaltungskomplex Gamai nun zum ersten Mal. Er hatte bei seiner ersten Reise den Vipsutli direkt vom Austrittspunkt der Kapsel runter zum Trivi genommen. Ein Luxus, der diesmal fehlt. Das automatische Landungsmanöver ist bereits im vollen Gange. Der Roktar rastert in die Haltevorrichtungen ein. Nun schiebt sich über alle 4 Cockpits etwas, das aussieht wie eine organische transparente Haut. Sie verschweißt sich mit dem Spaxhip. Vesply ist nun mit der Station Vakuum versiegelt. Aus den Bordlautsprechern tönt Njals wohltemperierte Stimme. Hu, allerseits. Schnappt euch den Betamächtig, dann Cockpits auf, ich saug euch rein. Die Passagiere sehen sich fragend an, gleichzeitig spurte Svinenisch hinter und holte den Roboter. Er hält ihn ganz fest. Mikkel sieht sich ein letztes Mal um. Zeit sich zu verabschieden und viel Glück mit eurer Mission. Ich mach eure Cockpits auf in 3, 2, 1, los. Kurz darauf zieht es Mikkel auch schon an den Beinen. Patjara schreit auf, gleichzeitig ist sie und die anderen 3 inklusive Boot verschwunden. Eine unsichtbare Kraft saugt sie in das Innere der Station.